Zäune und Wassergräben. Ich bin für sie über Zäune und Wassergräben gestiegen, um ihren Rauch zu atmen. Ich hörte ihren Herzschlag unter den Brüsten. Ihr Keuchen war mein Jubel, ihre Wange war mein Trost und ihr Schnaps. Der Nachttopf eine Zumutung, die Sprache ein ächzender Morast. Ihr Erspartes war notwendig und die Klinge, die Knochen eisern, mein Kredit überzogen. Ich bin für sie über Zäune und Wassergräben gestiegen. Mein letztes Glas. So kann es ja nicht weitergehen. Mein letztes Glas landete im Kopfsalat. Ich fischte die Scherben heraus. Das ist der Schrecken, mit dem wir leben müssen. Nun verbinde ich meine Zunge und füttere den Hund. Ich glaube, ich bin ein Anarchist. Starre nachts an die Decke, warte auf die Flut. Das Meer kommt nicht. Auch nicht die Zärtlichkeit. Im Hausflur warten die leeren Flaschen. Der Rausch kommt nicht. Auch keine Illusion. So kann es ja nicht weitergehen. Mein letztes Glas landete im Kopfsalat. Horizontale. Der Himmel trägt die Farben einer Margarita. Ihr Salzrand ist mein Horizont und meine Nahrung. Gestern habe ich mich an der Infusion verschluckt, bin beinahe an Tränen erstickt. Ich sollte mal wieder lachen über mich. Ich weiß genau, das tun schon andere. Hübsch reflektiere ich meine Regression und frage, wann Sprachlosigkeit siegt und meine Windeln gewechselt werden. Ihr solltet mal wieder lachen über mich und die Margarita am Horizont.